1. Als das Volk Israel Ägypten verließ und die Nach kommen Jacob sich von dem Volk mit der Unverständlichen Sprache trennten. 2. Ewald got Judah als sein Heiligtum und übernahm die Herrschaft über das gesamte Gebiet Israels. 3. Das Meer bemerkt die göttliche Gegenwart und which Jurak, waren der Jordan seinen Lauf umkehrt. 4. Die Berge sprangen vor Ehrfurcht wy wider her, und die Hügel bewegten sich wy young Lama. 5. Was war der Grund dafür, o Meer, das du geflohen bist, und warumest du dich, Jordan, in die Entgegengesetz Richtung gewandt? 6. Weshalb sei der Berge wy wider gehupft und der Hügel wy klein Lama? 7. Die gesamte Oder Sol vor der Gegenwart des Herrn Erzeten, namlich vor dem Angesicht des Gottes Jacobs. 8. Der den harten Felsen in einen Wasserreichen Teich verwandelt und aus trockenem Gestein fließend Wasserquellen entstehen last.